Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it? Maschine Rex Joswig, direkt aus der Echokammer. Join the show. Abstürzen können Sie immer noch. Of plutonium objects sped into the sky. Their return much cause for alarm. 7 tons. Incident passed off mildly. Espionage. 1,767 kilometers to the west of Halifax. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Wolf, Wolf, Gott, Gott, Blunt, Blunt. Prallereiz. Nach Norden Anstiftung zum Rassenhass. Erstmals einen eigenen Astronauten 14 Mal um die Erde fliegen lassen, will sie nach einem Tag saugsicher zur Erde zurückgebracht werden. Es bröckelt. Das Zahnrad. Ihre Brüste streichen. Säugling angelegt. Mars 96. Weitere bemannte Raumflüge. 266 Gramm Plutonium ins All gespuckte Objekte Rückkehr mehrfach für Unruhe gesorgt. 7 Tonnen. Zwischenfälle. Glimpflich verlaufen. Spionage. 1767 Kilometer westlich von Halifax. Westlich. Und seiner Funktion überzeugt, schraubt sie zusammen und stellt sie auf, macht die Tür nachher zu. Been explained to me. My opinion on the matter is due. Today, this idea of an animated crisis, because someone allows it, an awful man at a table, nothing more, and therefore tedious, is this way or dead. Both functions perceived. Alternately true, town not suffering one another in the least a hoped for projection. the trip from the border to the place of the festival. Reader's circle, the effect of the critical opinion sucks it dry. Sucks it dry. Nipped in the bud, old-fashioned, well-behaved. Well-behaved, stupid. So Dead One, convinced of his task and his function, screws it together, sets it up, and shuts the door behind him. Long, long, shag, curtain, banks, bob, boat, wood, cut. Only Saturday. Never on a bike. Do you need to consider for all undecided in the big city in summertime, suddenly mischievous on the highway in the morning over the border, two wars quite innocent. Sunspot. Reception. Not even passable, rather splitting away. Irreconcilable. Berliners taking a hand in the project. Excessive usage. Observation period, you close to me, I between virtual and real planet, sighing and gray, wie es im Buche steht, Sägewerk, Rezepte notiert, den Wert gestrichen, das Gehäuse zertrümmert, aus einer Prognose der Gesellschaft, immer beliebter Zellophan, auch Klebestreifen, Gumminockenbelag, die bewegt sich kaum, kettenartig. Ich denke, je fotzensicher wir doch sein, eher Eierlikör, dicker werden wir noch. Das Ergebnis, Lippenstiftung, wir können die nur wollen nicht loswerden. Kurzer Rundflug, ausgerastet. Und Sex offender in house B vacation in the farmyard recess. Today, no thanks. Slope, gallows. On the other hand, never under his spell. Blasted. At just the right time. Gone. Consequences. Impossible to predict. Four more months. Die ausgewogene Mischung lösen wir jetzt. Nilpferd stellt Originelles und Originale rund um den Eckball vor. Neuzugang oder eher bloß Zugang. Sexualtäter, Haus B, Ferien auf dem Bauernhof, Hofgang. Heute eher nicht. Der Abhang. Galgen. Andererseits nicht mal in seinen Bann gezogen. Verkatert. Zur rechten Zeit abgeflogen. Die Folgen. Nicht absehbar. Brief bekommen. Ja. Und was sonst? 4 Monate noch. 4 Monate noch. 4 Monate noch. A color, a card. constructive criticism gone undercover. A kind of cheating. Ruminated radio. Foot cupboards of the present, of the lathe, all chummy on the green grass, sticker stuck on green clover, air cut, fold out page. Fold out page. Fold out page. Fold out page. Ausfallsignal und Kopfbedeckung sind eben beide ein wenig skurril. In diesem Fiebernebel war nichts anderes mehr zu finden. Ansonsten weiß ich wirklich nicht mehr. So ein Mist. Bei den Zahlen kann ich nicht helfen. Es wurde die Zahl bis zu 40 oder so genannt. Sterben ist ein schlechtes Geschäft. In der Gruppe von 9 Leuten, ein chilenisch-norwegisches Pärchen. Es wurde nur immer heißer. Trotzdem war zu hören, so riskant ist der Beruf des Piloten auch wieder nicht. Genauso kannst du fragen, wie kann man nur zur Marine gehen? Wohl was sagen und leider ein wenig dicker. Monika Marie hieß sie, einfache Alurohre, Tanklöschfahrzeug. Programmierte Kriterien, Steigzahl, kritischer Anstellwinkel. Das Kräusel- oder Knitterpapier des Motors, Sprechanlage über meinem Kopf. Besser stöhnend noch. Einmal. Alles zusammenfasst. Die Abwandlung, steiler Abflug. Für den Piloten fast immer nur eine nasse Angelegenheit. Flowers of Sulfur. Aircraft. Wiring failure. First things first. First things first. First. I'm a bit more reasonable tomorrow. Failed signal and helmet. Both just a bit absurd. Just a bit. And the heat of this moment. Nothing more to be found. Otherwise, I just don't know anymore. Such garbage. I can't be of any help with the numbers. The number around 40 mentioned. And dying is such miserable business. A group of 9 people. A Chilean and Norwegian couple. I just got hotter. It just got hotter and hotter. The second days was greener. But it was nevertheless. A pilot's job really isn't all that risky. And yet you may ask, how can anyone sign up for the Marines? Can I say? A little fatter. Unfortunately, her name was Monica Marie. Simple aluminium tube, crash tender. Programmed criteria, criterion of climb. Angle of attack or lift. Engine crinkle paper. Intercom. Above my head. Till he finally summarizes it all, the variation, the dive. It's almost always a wet occasion for the pilots. It's almost always a wet occasion for the pilots. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.